So, fangen wir an. Vielleicht können wir erstmal einen Schluck trinken. Ja. Auf das Schicksal des Stücks, das weiter. Nicht nur dieses. Ja, es gibt noch andere Schicksale. Ja. Im vorigen Porno, glaube ich, keine mehr zu halten. Geht sowieso in Klassen. Ihr macht das einfach so mit Überraschungseffekten. Ja, ja. Wir bitten, nicht verärgert zu sein über ärgerliche Fragen. Das ist eine Absicht. Ja. Sonst ist es halt provokant wirken und so. Na, wir müssen uns nur noch mal kurz verständigen, vielleicht über die Größe des Publikums. Dieser. Nein, das ist seit zunächst. Ja, ja. Es gibt Dinge, die man nicht auf Band sagen sollte, aber ja, die sollte man in dem Fall vielleicht doch eben zur Hälfte mit sagen. Darum geht es euch auch. Darum geht es uns auf jeden Fall. Wir behandeln ja deshalb auch die Bänder ausgesprochen. Ich habe da keine Bedenken, also es ist nur jetzt eine Frage, die ihr beantworten müsstet. Ja. Also wir behandeln die Bänder auch so, dass sie in einem ganz kleinen Kreis, selbst innerhalb der Hochschule bleiben. Ja, ja. Ja, fangen wir an. Wir haben eigentlich immer als erste Frage gestellt, einfach im Anschluss an eine solche Lesung, wie kommt ein Dramatiker überhaupt an Wirkungen heran? Also wie erkundet er Wirkungen und welche Formen auch haben sich da als geeignet erwiesen? Was auszusagen über Wirkungen für ein Stück schreiben? Läuft das schon? Läuft, ja. Gut. Zunächst mal Lesung, daran glaube ich nicht, dass man dabei Wirkungen erkunden kann. Ich lese ungern, das ist sicher eine ganz subjektive Sache. Ich lese auch sicher nicht gut. Und ich glaube, dass es sehr wenigen Menschen möglich ist, sich eine szenische Vorstellung zu machen, wenn ein Autor eine Szene oder ein Stück vorliest. Ich halte also eigentlich nichts von diesen Wirkungen auszuprobieren. Ja, wie erprobt man Wirkungen? Ich glaube ja nicht, oder wie erfährt man Wirkung? Ich glaube nicht, dass da so viel lernbar ist. Ich glaube, man muss schon ein spezifisches Talent haben für Dramatik. Und wenn man, das schließt ein Gefühl für Wirkung, wobei das jetzt zunächst ein wertfreier Begriff von Wirkung ist. Und entweder man hat's oder man hat's nicht. Und wenn man das hat, dann kann man aus Erfahrungen mit Aufführungen natürlich auch Schlüsse ziehen. Und dann kann man dieses Instrumentarium, was man hat, sicher komplettieren und verbessern. Aber ich habe sicher Ihre Frage nicht beantwortet. Nee, doch. Doch. Aber wie ist das, nur vielleicht mal eine kleine Spezifizierung, wie ist das mit den berühmten Foyer-Gesprächen gegen die echte Aufschlüsse, die man anwenden kann? Oder auch, sagen wir, wenn Leute aus, was man so gesellschaftliche Partner nennt, in den Proben sitzen und da schon was sagen. Ja, auch diese Formen interessieren das. Ihnen das was nützt. Ja, also da gibt es noch einen Unterschied zwischen Foyer-Gesprächen und Leuten, die in Proben sitzen und mit denen man diskutiert. An Foyer-Gespräche glaube ich auch nicht. Weil da sitzen 30 bis 80 Leute und die meisten sprechen nicht. Und die reden auch, den Eindruck habe ich sehr oft gehabt, nicht unbedingt das, was sie wirklich fragen wollen, sondern sie richten ihre Fragen darauf ein, dass 80 andere da sitzen, womöglich Arbeitskollegen, sodass das nie ein echter Test oder Prüfstand wird, so ein Vorhergespräch. Ja. Also ich meine, das wird auch von den Theatern überschätzt zum Teil. Das glaube ich, ja, ja. Wobei andererseits ist es, das darf man auch nicht unterschätzen, ich halte es, würde es nicht für gut halten, keine Vorhergespräche zu machen deswegen. Das muss man ja auch lernen, das muss auch das Publikum lernen. Und man kann die Leute, die Fragen stellen oder nicht stellen, die kann man auch provozieren. Und das müssen beide Seiten lernen, wirklich miteinander zu reden. Ja. Es wäre nicht gut, das aufzugeben, auf keinen Fall. Und es ist auch nicht gut, was ich auch sehr oft erlebt habe, Fragen oder Diskussionen einfach abzuwürgen oder abzuschneiden, weil man von Seiten des Theaters in Bedenken hat, weiter zu diskutieren. Das ist, glaube ich, wirklich ein Lernprozess und das wird lange dauern und da muss man sich schon damit abfinden, dass man sich dazu zur Verfügung stellen muss. Ja. Und sagen Sie, Sie haben jetzt ganz selbstverständlich das Gespür für Wirkungen auch in die Kennzeichen des Talents integriert. Sie haben sich an verschiedenen Gelegenheiten über die Frage Talent geäußert. Nicht zum Beispiel das Nicht-Erlernbare bezeichnet, nämlich mit der Sprache und gestischen Sprache. Sie haben sich für Talente eingesetzt, Gott sei Dank. In diesem Zusammenhang fiel uns also eine interessante Formulierung auf, ich weiß nicht mehr, wo das war, genau, wir haben es ja stehen. Das war zum Brecht, ja. Dieses Podiumsgespräch. Dass hier im Falle Gotzel Edith Eiserbeck ein Talent missleitet worden sei oder sich nicht seinem eigenen Wesen nachgeführt worden sei, auch ein Mangel der Dramaturgen nicht und ihrer Ausbildung. Das steht da nur als Feststellung, das würde uns ein bisschen näher interessieren. Ich glaube nicht, dass ich das noch sehr konkret sagen kann. Ich will es versuchen. Ich hatte eine der ersten Fassungen, ich weiß nicht, ob es die erste war, von dem Gotzel-Stück gelesen. Und das war zwar so nicht möglich. Also das war beruhte darauf, glaube ich, dass er den Kreidekreis gerade gelesen hatte, also Brecht, und Brotladen gesehen. Und er versuchte nach diesem Modell seine Geschichte zu erzählen. Das wäre sicher nicht gut gegangen, weil das Modell zu allgemein ist für so eine besondere Geschichte. Ist doch eine Geschichte, die nur erzählt werden kann über die Figuren, über die Beziehungen der Figuren. Dafür eignen sich diese Parabelmodelle, glaube ich, nicht, wenn es um einen neuen Stoff geht. Und daraus hat aber dann die Dramaturgie ich glaube, im Deutschen Theater war das damals noch. Die Galfert hat daraus geschlossen, dass man nun eine ganz andere Dramaturgie haben muss dafür und ist in das andere Extrem verfallen. Und das, was sie beherrscht, ist unter anderem eben die Ibsen-Dramaturgie. Und sie hat ihn nun gedrängt, den Eindruck habe ich, auf diese Schreibweise, die ihn, glaube ich, nun wieder beschädigt, weil was so gut war bei ihm, war ein Sinn auch für. Ich muss ein Beispiel erzählen, sonst kriege ich es nicht hin. Da war eine Stelle, wo ein Parteisekretär sagt: Also, wenn es jetzt auch ein Gewitter gibt, das und das werden wir machen. Und dann kommt bei ihm Donner und Blitz. Das ist sehr simpel und sehr schwankhaft, aber das geht bei Ibsen nicht. Und diese Ebene, die ist ihm weggenommen worden. Also diese Art von naiver Theatralik durch die Dramaturgie. Ja, das war das Angebot aber des Talents auch. Ja. Und in dem Zusammenhang stellen Sie auch Fragen an die Ausbildung der Dramaturgen und die Beherrschung, Kenntnis von Strukturen, auch Techniken und Handwerklichen. Wenn Sie mal ein bisschen provozieren dürfen, wenn Sie Meisterschüler hätten oder sowas, wie würden Sie ihnen Handwerk beibringen? Ich glaube immer noch an ein. Ich glaube immer noch an ein Rezept. Also wenn man Stücke schreiben lernen will, das stammt von Shaw. Der sagte, dann muss man ein sehr gutes Stück oder ein Stück, das sich 100 Jahre lang oder noch länger als gut und wirkungssicher erwiesen hat, mit der Hand abschreiben. Brecht hatte ein anderes Rezept. Er verlangte von seinen Meisterschülern, dass sie erstmal ein Shakespeare-Stück übersetzen, bevor sie überhaupt bei ihm anfangen dürfen. Nun konnten die fast alle nicht Englisch, da haben die sich dann einen Anglisten gemietet. Der hat ihnen die Übersetzung gemacht und sie haben es ihm geliefert. Aber an sich das Prinzip ist richtig. Ich habe es selbst gemerkt und das war ein Grund, warum ich so Übersetzungen und Bearbeitungen gemacht habe. Man lernt ein Stück oder einen Autor natürlich nur kennen, wenn man mit ihm umgeht. Und wenn man es verändert, dann lernt man es noch besser kennen. Das ist die eine Möglichkeit. Dann wenn ich von mir ausgehe, und das sollte man ja vielleicht zunächst, es war so, mein Vater hatte in seiner Bibliothek eine Ausgabe von den Casanova-Memoiren. Die war illustriert, so im Vierfarbdruck, und das sah alles sehr schwülstig aus. Und er bemerkte, dass ich immer mir das aus der hinteren Reihe holte, so wenn ich allein war. Und deswegen hat er das dann, weil er das irgendwie für verderblich hielt, umgetauscht, also mit irgendeinem Arbeitskollegen eingetauscht gegen eine Schiller- und eine Hebbel-Ausgabe. Dieser Kollege gab ihm diese beiden Ausgaben dafür, so dass nun in derselben Reihe an demselben Platz Schiller und Hebbel standen. Und da habe ich also mit 10 Jahren angefangen, Schiller und Hebbel zu lesen, einfach aus Gewohnheit, weil sonst stand das da. Und ich glaube, das ist das Zweite, dass man sehr früh, und da kann man, glaube ich, auch dann richtig Talente produzieren auf die Dauer. Und man kann auch lenken, die Spezifik eines Seins kann man auch produzieren, glaube ich. Ne? Wenn das wirklich gesamtgesellschaftlich unternommen wird, dann ist man nicht mehr so auf den Zufall angewiesen. Und dann gehören sicher auch bestimmte Lebensumstände. Das klingt jetzt sehr psychologisch dazu, also die Spezifik eines Talents auszuprägen. Ich war einfach so biografisch etwas immer in Konfliktsituationen als Kind schon. Und da erlebt man die Welt dann eben als Konflikt und Wirklichkeit als so in dramatischen Konstellationen. Das spielt sicher eine Rolle. Das beantwortet aber noch lange nicht die Frage, das weiß ich. Das ist schon viel. Würden Sie mit Ihren von uns erfundenen Schülern, würden Sie da auch machen, oder wie würden Sie bestimmte Dinge davon ins Bewusstsein heben auch? Ja. Rationell. Möglichst nicht sehr. Nicht früh. Mir fällt dabei ein, wenn ich überlege jetzt, wovon ich was gelernt habe. Es gab mal bei uns ziemlich am Anfang, in den ersten Nachkriegsjahren, eine Zeitschrift, die Paul Riller herausgab, Dramaturgische Blätter. Das war das Beste eigentlich, wenn ich mich erinnere, was es auf dem Gebiet gegeben hat. Und ich erinnere mich, da war ein wahrscheinlich im Ganzen ziemlich dummer Artikel von, ich glaube, von Max Brod abgedruckt. Und daraus habe ich was sehr Wichtiges gelernt. Heute würde ich den wahrscheinlich sehr überflüssig finden. Der beschrieb die Dialogtechnik von Ibsen und ich glaube die von Shakespeare. Und bei Ibsen führte er vor, wie der Dialog so eng genäht wird. Also auf eine direkte Frage folgt eine direkte Antwort. Ne? Also gehst du heute nach Hause? Ja, ich gehe heute nach Hause. Das ist sehr versimpelt, aber das ist ein Prinzip, das entspricht den Absichten von Ibsen, der Welt, in der die Stücke angesiedelt sind und so weiter. Und im Unterschied dazu bei Shakespeare, wenn da einer fragt, gehst du heute nach Hause, dann sagt der andere, gestern war ich im Restaurant. Also es wird nie eine direkte Antwort gegeben. Und er schloss daraus, dass dieser Ibsen ein Sonderfall ist im Drama. Da ist sicher auch was dran, glaube ich, dass eigentlich Stoffe, eigentlich epische Stoffe waren, die er mit ungeheurer Kunst und ungeheurer Anstrengung ins Drama gepresst hat. Und dass dieser Würgegriff ist immer noch drin und der ist sicher ein wesentliches Wirkungsmoment auch. Und wichtig daran finde ich eins, dass ich aus dem Artikel jedenfalls habe ich gelernt, dass das Wichtigste ist, auf der Bühne der Raum zwischen den Figuren. Und der Raum zwischen den Figuren, also das eigentlich, was die menschlichen sogenannten Beziehungen herstellt, das wird schon mal vom Dialog vorgegeben. Und es geht eigentlich darum, dass man von einer Replik zur anderen möglichst viel, dass da möglichst viel Widerstände dazwischen sind, dass möglichst viel Gelegenheit zum Reflektieren der ersten Replik sind und um Erwartungen aufzubauen für die nächste. Ich stottere jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es ist was Entscheidendes. Und dann eine andere Sache. Ich empfehle immer, oder ich würde meinen Schülern immer empfehlen, Otto Ludwig zu lesen, die Shakespeare-Studien. Das ist das einzige Konkrete, was es in Deutschland gegeben hat, glaube ich, über Dramaturgie und über Stückschreiben. Und das ist eigentlich das Gleiche wie die Sache von Max Brod, nur etwas besser. Und zwar, wie er beschreibt, die Technik von Shakespeare als ein Aufschwellen. Also das sind A und B und die wollen, A will C und B will C nicht. A sagt seinen ersten Satz und B sagt einen ganz anderen, der davon abweicht. Dann sagt A wieder einen, es kommen immer neue Motive dazu. Und eine an sich ganz einfache Fragestellung wird dadurch, dass beim darüber reden andere Fragestellungen auftauchen, wird immer mehr aufgeschwellt oder aufgeschwemmt und wird immer komplexer, sodass sie beinahe verloren geht, also die Ausgangsfragestellung. Und wenn man dann darauf zurückkommt, dann ist das ein Schlag und eine Wirkung. Und das ist ein ganz realistischer Punkt, glaube ich. Und das ist eigentlich Realismus in der Dialogtechnik. Ja. Und das ist also auch nützlich, sich da was bewusst zu machen direkt und auch mehr oder weniger bewusst anzuwenden. Und dann ist noch eins, was anders sehr wichtig ist, habe ich von Strindberg gelernt, und zwar aus seinem Briefwechsel mit Emil Schering. Ich hatte noch kein Stück von Strindberg gelesen, das war das einzige von Strindberg, was in diesem bewussten Schrank stand. Und da war ein Brief von Schering, der dem Strindberg schrieb, dass er so wenig verdient mit den Übersetzungen, den Strindberg-Übersetzungen, und er möchte mal selbst ein Stück schreiben und wollte von Strindberg erfahren, wie man das macht und was man dazu wissen muss. Und Strindberg hatte ihm so ein paar Leitsätze aufgeschrieben. Der erste Leitsatz war, nichts im Detail entwerfen, und weil das die Impulse beschädigt und bremst. Und das ist ein ganz generelles Problem, glaube ich, bei uns, dass wenn einer jetzt ein Stück schreiben will und nicht genügend gespart hat oder sonst wie Geld hat, um nun die Zeit finanzieren zu können, die er dazu braucht, dann braucht er einen Auftrag, den kriegt er auch, den kriegt er aber nur, wenn er ein Exposé schreibt. Und ich glaube, das ist eine absolut mörderische Praxis. Ich weiß nicht, wie man es anders lösen soll, weil es ja gesellschaftliches Eigentum ist, dieses Geld, aber ich bin fest überzeugt, dass wenn ein Autor wirklich ein Exposé schreibt, dann braucht er die doppelte Kraft, um dann noch ein Stück zu schreiben, was alles enthält, was seine ursprüngliche Intention war. Und das ist ein ganz anderer Prozess, ein ganz anderer Vorgang auf einer ganz anderen Ebene. Ein Exposé kann man hinterher schreiben, wenn man das Stück geschrieben hat. Dann nimmt es nichts mehr weg. Das ist die eine Sache. Und das zweite war auch bei Strindberg, nie mit einem Theatermann reden über das Stück, bevor es fertig ist. Und nie einem Theatermann etwas zeigen. Und das finde ich auch nach wie vor sehr wichtig, weil ich glaube, dass das Theater kann nur lebendig bleiben oder sich weiterentwickeln, wenn es ständig einen Widerstand von der Literatur hat. Wenn es Stücke kriegt, die es so, wie es ist, also wie das Theater ist, nicht ohne weiteres umsetzen kann. Nur dadurch entwickelt sich das Theater oder bleibt lebendig. Und es geht nicht, dass man Stücke oder Dramatik schreibt oder entwickelt für ein vorhandenes Theater. Ich meine jetzt kein konkretes, aber für das Theater so, wie es ist. Denn es muss da immer die Kollision möglich bleiben zwischen der Literatur und dem Theater. Damit eine Formulierung Wechselwirkung zweier Künste in dem Sinne diskutieren. Ja, aber wobei die Kollision da nicht wegbleiben darf. Ja, unbedingt. Ja. Und man argumentiert dann immer mit Shakespeare und mit der Antike und so, aber das waren wirklich Ausnahmezustände, die nicht wiederholbar sind, vorläufig. Ne? Und wir hoffen, dass es mal wieder so ist, aber jetzt ist es nicht so. Sie sehen also Stücke zunächst mal als Literatur an. Nee, das heißt das gar nicht. Also um die technologischen Fragen hinwegzukommen, ja. Bei uns gibt es da immer diese Streitfragen, Verhältnis von Drama und Theater. Nein, das bleibt natürlich eine Streitfrage und natürlich ist es sinnlos, Stücke zu schreiben, ohne den Gedanken oder ohne die Möglichkeit, dass sie gespielt werden. Das ist klar, natürlich realisiert sich das dann erst voll. Andererseits ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel Shakespeare nehmen, kein Shakespeare-Stück lässt sich durch eine Inszenierung voll ausschöpfen. Und das gilt eigentlich für jedes gute Stück. Eine Konzeption kann immer nur einen Aspekt betonen und diesen Aspekt realisieren. Also eine andere Inszenierung kann mit einer anderen Konzeption einen anderen Aspekt realisieren. Deswegen ist der Goethe zu dem sicher falschen Schluss gekommen, dass der Shakespeare Lesedrama ist. Das ist Quatsch, aber der Grund ist der, dass er meinte, dass man nur beim Lesen eben das alles mitkriegt, was da drinsteckt, was da möglich ist. Würden Sie so einer Formulierung zustimmen, dass das Drama zugleich reicher und ärmer an Möglichkeiten ist als das Theater? Ja, wobei ich nicht glaube, dass solche Formulierungen was nützen. Weil sie überhaupt nicht, ja, weil sie überhaupt nicht praktikabel sind. Damit kann man eigentlich alle Fragen mit solcher Art Formulierung alle Fragen beantworten und stilllegen. Muss man es bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, von wem wir jetzt. Reicher in dem Sinn, wie es Goethe sagt, nicht? Dass durch Lesen ja, Shakespeare ja. voll ausschöpft und er also erst auf dem Theater Wirklichkeit. Aber eben nicht für Goethe zum Beispiel, das meinte er ja unter anderem mit der Form. Wobei, das will jetzt nicht lauter Goethes dann, das ist wieder eine andere Form. Nur wird für Sie dieser Definitionsversuch praktikabler durch die erfolgte Beschreibung. Sie sagen nicht, das ist richtig, aber was nützt es? Wenn ich eine andere Frage stellen darf. Sie haben in dem gleichen Podiumsgespräch gesagt, und das haben Sie, glaube ich, auch im Mai schon mal gesagt, dass Hax im Podiumsgespräch sagen, damals hatte Hax noch die Beziehung zu den Mannen und so ähnlich. Wie sehen Sie Ihr eigenes Verhältnis zu den Massen? Und kann man von einer Massenwirksamkeit sprechen? Ja, das ist eine sicher schwierige Frage. Von einer Massenwirksamkeit kann man bestimmt nicht sprechen. Was im Moment massenwirksam werden kann, sind Surrogate. Das liegt aber nicht an den Massen. Das liegt sicher an einer falschen Theaterpolitik, die aber auch ihre absolut richtigen Gründe hat. Das ist eine sehr schwere Frage. Ich erlebe es zum Beispiel jetzt mit Zement, nur um ein Beispiel zu haben dafür. Es ist ziemlich schwer, in Berlin ein Publikum zu interessieren für diese Aufführung. Das liegt einmal am Titel. Bei Zement denken alle, Produktion, scheiße, bleiben wir zu Hause. Dann liegt es an dem Film, wobei das überhaupt nichts besagt über den Wert des Films. Der ist also mit 3 Stunden Dauer über den Bildschirm gelaufen. Das reicht allen. Und so gut kann ein Film über dieses Thema gar nicht sein, dass das durchbrochen werden könnte, diese Reaktion. Und dazu kommt, dass sich herumgesprochen hat, dass es sich um Geschichte und um Politik handelt. Und wir haben es immerhin geschafft, dass wir dafür kein Publikum mehr haben. Für politische Stücke und für Stücke über unsere Geschichte. Und ein Beispiel dafür nur, das kann man laut sagen, die Besucherabteilung BE, ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, die haben versucht, zum Beispiel die ZK-Hochschule zu interessieren für eine geschlossene Vorstellung. Und die haben auch gesagt, also Film und so, und da kriegen wir keinen und wir nehmen Frau Worns Beruf. Und da haben sie eine geschlossene Vorstellung gekauft. Das ist im Moment die Situation. Also von Massenwirksamkeit kann man eine Weile nicht reden. Wobei das sicher auch daran liegt, dass sich die Struktur des Publikums ja gar nicht so sehr geändert hat. Zum Beispiel das Berliner Ensemble hat, ich glaube, 6% Arbeiterpublikum. Das ist nicht mal so ein sehr niedriger Durchschnitt in Berlin. Und das liegt einfach daran, dass die, an der Schichtarbeit zum Beispiel. Und natürlich sind die Arbeiter viel mehr physisch auch angestrengt und haben nicht mehr so viel Reserven, um dann noch ins Theater zu gehen, sind auch nie wirklich daran gewöhnt worden. Das einzige Theater, was keine Sorgen hat, ist das Metropol. Das liegt aber auch nicht daran, dass die so viel mehr Arbeiterpublikum haben. Die haben sehr viel Funktionärspublikum. Und das Problem ist, dass die, wenn wir, also wenn die Autoren die Stücke schreiben, die die Partei für die zentralen und wichtigen hält, mit dieser Thematik, dann lassen also die Genossenfunktionäre uns im Stich und gehen nicht hin. Es genügt ihnen, wenn die Stücke existieren und laufen. Etwas zugespitzt gesagt. Können Sie erklären, warum Sie schreiben und warum Sie Stücke schreiben? Ja. Naja, zunächst habe ich einen Standard gelernt. Aber das hätte sich sicher ändern lassen. Das ist eine schwere Frage. Ja, ich müsste dann wirklich in die Vergangenheit zurückgehen, glaube ich. Ich habe also angefangen, Stücke zu schreiben, vielleicht so mit 14 oder so. Und das war zunächst wahrscheinlich ein Versuch, in einen Dialog zu kommen, wenigstens mit mir selber oder mit der Realität, weil ich ziemlich isoliert aufgewachsen bin und weil ich so mir dann eben die Dialogpartner selber machen wollte, ne? Oder selber herstellen musste. Und man könnte dann sagen, da kann man auch Romane schreiben, ne? Oder Gedichte. Und das lässt sich auch nicht schwer erklären, warum das nicht. Zum Beispiel, wenn man Prosa schreibt, muss man sitzen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich kann nicht im Sitzen schreiben. Und ich glaube, Stücke kann man nicht im Sitzen schreiben. Da muss man mindestens hin und her gehen dabei. Ab und zu muss man sich hinsetzen und was aufschreiben. Und man müsste mal versuchen, es ist nicht nur ein Witz jetzt, müsste mal versuchen herauszukriegen, warum das so ist. Und der Vorgang ist doch eigentlich beim Stückeschreiben, dass man nacheinander oder gleichzeitig alle Rollen spielt, die da aufgeschrieben werden. Und beim Prosa-Schreiben bleibt man immer letztlich doch in der Rolle des Autors. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich angefangen habe, Prosa zu schreiben, ich habe so mal kurze Sachen geschrieben, auch mal was angefangen, dass es mir ganz schnell langweilig wird. Ich habe keine Impulse dazu. Ich werde da ganz schnell unzufrieden und es interessiert mich nicht mehr. Und Dialoge schreiben sich selbst. Wenn man einen Satz hat, hat man den zweiten und dann ergibt sich der dritte. Und ich glaube auch nicht mehr so sehr an die Zukunft des Lesens. Das klingt bei uns im Moment vielleicht sehr utopisch, weil die Zahlen dagegen sprechen. Aber ich glaube, das wird nicht mehr sehr lange dauern. Weil es einfach eine zu passive Rezeption ist. Aber das ist jetzt eine Privatansicht eines, der zu faul ist, Prosa zu schreiben. Ja, das ist besonders das Rollenspiel, ne? Ja. Während ich schreibe, Und dass sie dem Zuschauer die Möglichkeit eröffnen, dann auch Rollen zu spielen. Mhm. Nicht, dass seine Haltung auch spielerischer, aktiver ist. Mhm. Würde ich sagen, das ist der Kern der Sache. Ja, ist vielleicht noch was. Ich weiß nicht, ob es schon damit zusammenhängt. Das Drama spielt sich ja eigentlich ab zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und sicher ist da was dran, und das stammt von Shaw, und bei Freud steht es dann in etwas sehr vereinseitigt. Aber sicher ist was dran, dass Dramatik zunächst mal oder Dramatiker zunächst mal das Bedürfnis haben zu erschrecken. Das heißt, ihre eigenen Ängste oder Probleme nun vor eine Öffentlichkeit zu bringen. Und jetzt nicht so simpel, um zu schockieren, sondern weil sie meinen, dass das leichter wird, damit fertig zu werden, wenn das an eine größere öffentlich, also an die Gesellschaft herangetragen wird, so dass alle jetzt sich damit beschäftigen müssen. Das klingt vielleicht sehr, sehr archaisch, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und dass man sich auch daran gewöhnen muss. Es gibt von Becher einen Satz, der sogar mal im ND abgedruckt war, in der Sonntagsbeilage allerdings, der mir sehr gefallen hat, und der sehr überraschend ist für Becher. Die Kunst hat es mit dem schrecklichen, ungeheuren, furchtbaren und erhabenen zu tun. Ich meine, das ist sicher sehr pathetisch und auch wieder einseitig. Aber das ist ein Punkt, den man nicht aufgeben darf, glaube ich. Ne? Und so vorbei und verstunken ist der Aristoteles eben doch nicht, ne? In dem Punkt. Und was mich zum Beispiel grundsätzlich von Brecht trennt, ist seine Haltung zum Tragischen oder seine Meinung darüber. Weil das ist, glaube ich, ist flach inzwischen, und also das kann man nicht einfach ausklammern. Das hatte sicher seine historische Berechtigung für ihn, und das war damals auch politisch notwendig und richtig. Aber heute geht das nicht mehr. Man kann das nicht ausklammern.